Darling Dan, Darling Dan, wird es für uns wunderbar. Du weißt nicht, wie es geschah, plötzlich war das Wunder da. Wir verträumen unsere Zeit nur noch zu zweit. Sag mir wo, blüht das Glück für dich. Denn nur dort blüht es auch für mich. Und was ich dazu tun kann, tu ich gern dafür, nur dann. Sag mir wann, sag mir wann, sag mir wann. Rosen blühen im Regen, auf den einsamen Wegen, die ich fast wie im Traume täglich gehe. Blätter fielen im September und der Schnee im Dezember. Geht der Mai auch vorbei, das tut so weh. Sag mir wann wird ein Wunder für uns wahr. Darling Dan, Darling Dan, wird es für uns wunderbar. Du weißt nicht, wie es geschah, plötzlich war das wunderbar. Wir verträumen unsere Zeit nur noch zu zweit. Sag mir wo, sag mir wo, blüht das Glück für dich. Denn nur dort, denn nur dort blüht es auch für mich. Und was ich dazu tun kann, tu ich gern dafür, nur dann. Sag mir wann, sag mir wann, sag mir.